5. Die industrielle Revolution hatte auch in der Schweiz Landflucht, Verarmung und Wohnraumnot in den Städten zur Folge. Arbeiterinnen hatten kaum Zeit und Geld, um für ihre Familien zu kochen. Kalte Speisen oder Alkohol ersetzten oft warme Mahlzeiten. Fabrikkantinen verkauften zwar warme, aber wenig nahrhafte Mahlzeiten. Die Folgen? Weit verbreitete Unterernährung, Magenkrankheiten und hohe Kindersterblichkeit. Der Schweizer Julius Maggi entwickelte ein Verfahren, das die Produktion von schnell herzustellenden Gerichten, die billig und nahrhaft waren, erlaubte. Diesen ersten Produkten schlossen sich dann schon bald sowohl Suppen in Beuteln als auch eine Würzsoße an, die die Firma Maggi ab 1886 weltberühmt machen sollte.